Ein Sprecher des Komitees für Friedliche Vereinigung des Vaterlandes veröffentlichte am 5. Mai eine Stellungnahme, in der er verurteilte, dass es gegenwärtig das südkoreanische Park-Geun-Hye-Regime bei jeder Gelegenheit dafür ausspricht, durch feste Sicherheit und starke Sanktionen Nordkorea zur Entnuklearisierung zu bringen. Park Geun-hye, so sagte der Sprecher, behauptete dummerweise, dass man eine kreative Lösung für die Denuklearisierung Nordkoreas finden solle. Das heißt, man solle durch verschiedene Länder Nordkorea darüber verständigen, dass Sanktionen, Druck, Drohung und Warnung ihre Grenze hätten und nur ein glaubwürdiger Verzicht auf Atomwaffen der Weg zum Überleben sei. Eigensinnig sagt sie auch, dass der für die DVJK historische 7. Parteitag ein Kongress sein werde, durch den Nordkorea seinen Atomwaffenbesitz von der Welt anerkannt werden und ihn erklären wolle. Wenn das Park Geun-hye-Regime wirklich eine kreative Lösung der Atomfrage der koreanischen Halbinsel finden will, soll es zuerst die Ursache der Entstehung dieser Frage wieder studieren und zweitens über den Grund für die Erwerbung der Atomwaffen durch die DVJK Bescheid wissen. Drittens soll das Regime es sich hinter die Ohren schreiben, dass sich der Status der DVJK als eine Atommacht mit auch Wasserstoffbombe nicht ändern kann. Erst dann soll sie von der DVJK reden. Viertens soll es die richtige kreative Lösung darin finden, nicht mehr der feindseligen Nordkorea-Politik der USA zu folgen, auf seine Politik für internationale Auseinandersetzung zu verzichten, um vom Volk hart bestraft zu werden. Die beste realistische Lösung für die Abschaffung der nordkoreanischen Atomwaffen ist es, den räuberischen US-amerikanischen Imperialismus, der mittels der Kernwaffen gewalttätig und willkürlich handelt, für immer aus der Erde auszuradieren. Dem Park Geun-hye-Regime steht ein miserabler Untergang bevor. Wenn es sein sterbendes Leben noch ein bisschen verlängern möchte, soll es die Realität richtig einsehen und nicht mehr wagemutig die nukleare Abschreckungskraft der DVJK, ein gemeinsames Schwert der Nation, bekritteln.